schwer, die Arbeit wäre allzu schwer. Wenn's Geld dafür mich wäre, so wie der Präsident, wandern durch die weite Welt auf seinen Käsefloss. Wenn der Präsident wird keiner Chance. Natürlich auch die Polizei!